Erster dies ist die Botschaft, die der Herr durch den Propheten Jeremia über die Stadt Babylon und das Land der Chaldäer verkündet hat. Zweiter verkündet es überall und zeigt es mit einem Banner an, damit jeder erfährt, dass Babylon erobert wurde und seine Götzenbilder zerstört sind. Dritter, ein Volk aus dem Norden greift das Land an und macht es so leer, dass weder Menschen noch Tiere dort bleiben können. Vierter, in jener Zeit werden die Israeliten und Judäer gemeinsam zurückkehren, während sie weinen und auf der Suche nach ihrem Gott sind. Fünfter, sie werden nach dem Weg nach Zion fragen und sich dem Herrn anschließen, um einen ewigen Bund zu schließen, den sie nie vergessen. Sechster, mein Volk war wie eine verlorene Schafherde, weil ihre Anführer sie in die Irre führten und sie ihre Heimat völlig vergaßen. Siebter, alle Feinde haben sie angegriffen und behauptet, sie seien unschuldig, weil Israel gegen den Herrn und die Hoffnung ihrer Väter gesündigt habe. Achter, flieht jetzt aus Babylon und verlasst das Land der Chaldäer, so wie die Leittiere einer Herde mutig vorangehen. Neunter, ich werde große Völker aus dem Norden gegen Babylon schicken, die mit ihren treffsicheren Pfeilen die Stadt erfolgreich erobern werden. Zehnter, das Land der Chaldäer wird ausgeraubt werden, bis alle Angreifer genug Beute gemacht haben, sagt der Herr. Elfter, obwohl ihr euch über mein Eigentum gefreut und wie junge Kühe auf der Wiese getanzt habt, werdet ihr nun bestraft. Zwölfter, eure Heimatstadt wird zutiefst beschämt sein, da sie nun das unwichtigste Volk in einer trockenen und einsamen Wüste ist. Dreizehnter, wegen des Zorns des Herrn wird niemand mehr dort wohnen, so dass jeder Vorbeireisende über das schreckliche Schicksal Babylons erschrickt. Vierzehnter, alle Bogenschützen sollen sich um Babylon aufstellen und die Stadt angreifen, weil sie schwer gegen den Herrn gesündigt hat. Fünfzehnter, ruft den Sieg aus, denn die Mauern Babylons sind gefallen und Gott rächt sich nun für alles, was die Stadt getan hat. Sechzehnter, vertreibt alle Bauern und Erntehelfer aus Babylon, damit jeder Ausländer vor dem Krieg flieht und in seine eigene Heimat zurückkehrt. Siebzehnter, Israel ist wie eine Herde, die von Löwen gejagt wurde, zuerst griff Assyrien sie an und später zerstörte Babylon sie völlig. 18. Deshalb wird der Herr den König von Babylon bestrafen, genau wie er es früher mit dem König von Assyrien getan hat. 19. Danach werde ich Israel zurück in seine Heimat bringen, damit sie auf den fruchtbaren Bergen wieder genug Nahrung finden. 20. In jener Zeit wird man in Israel nach Sünden suchen, aber keine mehr finden, weil ich den Überlebenden völlig vergebe. 21. Greift das Land der Rebellen an und bestraft die Bewohner, so wie ich es befohlen habe, damit die Zerstörung vollständig ist. 22. Man hört bereits den Lärm des Krieges im Land, der eine gewaltige Zerstörung und großes Leid mit sich bringt. 23. Babylon war wie ein Hammer, der die ganze Welt schlug, aber jetzt ist dieser Hammer zerbrochen und die Völker sind entsetzt. 24. Ich habe dir eine Falle gestellt, Babylon, und du wurdest gefangen, weil du dich stolz gegen den Herrn gestellt hast. 25. Der Herr hat seine Waffenkammer geöffnet, um seinen Zorn zu zeigen, denn er hat im Land der Chaldäer ein Urteil zu vollstrecken. 26. Greift die Stadt von allen Seiten an und zerstört alle Vorräte völlig, damit absolut nichts von Babylon übrig bleibt. 27. Tötet alle ihre starken Männer wie Tiere bei einer Schlachtung, denn die Zeit ihrer Bestrafung ist nun endgültig gekommen. 28. Man hört die Flüchtlinge aus Babylon, die in Zion erzählen, wie der Herr sich für die Zerstörung seines Tempels rächt. 29. Ruft alle Bogenschützen gegen Babylon zusammen, damit die Stadt die gerechte Strafe für ihren Stolz gegenüber dem Heiligen Israels erhält. 30. Deshalb werden die jungen Männer auf den Straßen sterben und alle Soldaten an jenem Tag vernichtet werden, sagt der Herr. 31. Ich bin gegen dich, du stolze Stadt, denn die Zeit deiner Abrechnung und deiner Bestrafung ist nun gekommen. 32. Die stolze Stadt wird stolpern und fallen, ohne dass ihr jemand hilft, während ich ihre Gebäude durch Feuer vernichte. 33. Der Herr sagt, dass die Israeliten unterdrückt werden, weil ihre Feinde sie gefangen halten und sich weigern, sie freizulassen. 34. Aber ihr Retter ist stark und wird für ihr Recht kämpfen, damit sein Volk Ruhe findet, während Babylon Unruhe erlebt. 35. Ein Schwert wird über die Bewohner Babylons kommen und auch ihre Anführer sowie ihre weisen Männer hart treffen. 36. Das Schwert wird die Wahrsager treffen, damit sie wie Narren dastehen, und auch die tapferen Soldaten werden vor Angst verzweifeln. 37. Ihre Pferde, Wagen und alle fremden Soldaten werden besiegt werden, während ihre Schätze von den Feinden geraubt werden. 38. Sogar das Wasser wird vertrocknen, weil das Land voller Götzenbilder ist, die die Menschen in den Wahnsinn treiben. 39. Deshalb werden dort nur noch wilde Tiere wohnen, aber niemals wieder werden Menschen in dieser Stadt ein Zuhause finden. 40. Gott wird Babylon so gründlich zerstören wie Sodom und Gomorra, sodass dort in Zukunft kein einziger Mensch mehr wohnen wird. 41. Ein mächtiges Volk und viele Könige kommen aus dem fernen Norden, um gegen Babylon in den Krieg zu ziehen. 42. Sie sind grausam und ohne Mitleid, während sie auf ihren Pferden wie ein brausendes Meer gegen die Stadt Babylon anreiten. 43. Als der König von Babylon die Nachricht hörte, verließ ihn alle Kraft und er bekam große Angst vor dem kommenden Unheil. 44. Wie ein Löwe plötzlich aus dem Gebüsch kommt, so werde ich die Bewohner vertreiben, denn kein Anführer kann mir standhalten. 45. Hört nun den Plan des Herrn gegen Babylon, sogar die Schwächsten werden weggeschleppt und das ganze Land wird vor Entsetzen zittern. 46. Die Erde bebt, wenn die Nachricht von Babylons Fall verbreitet wird, und man hört den Schrei der Verzweiflung unter den Völkern.